Os Viajantes da Noite. Todas as terças-feiras, entre as 22 e as 23 horas, na Rádio X. Uma hora por semana com sons pouco prováveis. Um programa idealizado e apresentado por Marco Laureano. You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed, and receptive. I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. 5. The warmth is spreading to the whole of your body. On 6, I want you to go deeper. I say 6. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. 7. You go deeper and deeper and deeper. 8. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10. Go back to the lá. Thank you. Boa noite. Terceira emissão de Os Viajantes da Noite. Começamos hoje com um excerto do filme Europa, realizado por Lars von Trier em 1991, e a introdução narrativa de Max von Sydow. Seguidamente, escutamos Cassandra Complex em dois temas, Let's Go to Europe e Moscow, Idaho, e ainda os Attrition com Cosmetic Citizen. Yeah. Rungaus and Vulcan com Lust Liebe e Asmus Titchens com Second Night. De seguida, vamos escutar um tema de Carlos Gardel, Esta Noche Me Emborracharé e F.M. Einheit com Aftermath. Engallada, la vi esta madrugada salir sin cabaret. Placas, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadriar el cuero picoteado. Yo que sé, cuánto no aguanto más al ver las tierras en paro llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición y por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe. Que me tuvo de rodillas sin moral. Eché un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en un requiesta y pache tan cruel como el de hoy. Mire, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver de sello lo que uno amó. Y este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pienso mal, termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado, para no pensar. Thank you. Thank you. escutámos The Grief com Nix e um tema de Throwing Crystal com Zykon e Zombie. Ainda tivemos a oportunidade de ouvir um registro histórico, Mambo, gravado em X-Ray Audio, um sistema que permitia gravar sobre antigas radiografias temas musicais. Hoje vamos concluir a nossa emissão com os Tuxedo Moon e Love No Hope e o grupo norueguês Famlanda Forsok com Ether Nansen. Boa noite e até para a semana. blant de faktorene som med på å styre hvor lykkelig den som blind har ti øyne. Begrepet høflighet. Hva høflig oppfølgelig innebærer en varierer snemt fra et skål som blir en annen. Det nøye forbundet, det redd jeg ikke en kristen her pastor. Indistiske utslag, forskjell på språksamfunn. Når japanske turister i Norge åpner vi del av sin et revidert menneskelig. Amerikanske høflighetsskolen. Tvinges oppstarten til høres. Kan ingen av de vi søker med dette om å høre det utenomstående og savnløs mot tid. Det er en sovmelse. Nekter slipper han inn før han snakker skikkelig. Det er 100,000 dårlig under død. Menneske der. slawische Sprache abgehalten wird, sondern in einer modernen Russisch. Sollte das etwa unmöglich sein? Hören Sie, meine verehrten Zuhörer, dazu die Antwort von Metropolit Kirill. Im Zuge der demokratischen Umwandlungen in unserer Gesellschaft beginnen viele auch von der Kirche. Tästä aiheesta urheiluradiossa toimittajana Juha-Matti Holopainen. Oikein mukavaan viihtyisää alkuilta urheilutoimituksesta, ja me olemme taas yhteydessä Perthiin, Australian uinnin maailmanmestaruuskilpailuun, jossa Vesa Hanski ui aamulla ensin 2:00:23 200 metrin perhosuinnin. Fräulein Miller, wo liegt nochmal Mauritius, bitte? Mauritius? Mauritius? Wie war das jetzt? Ein Großmarker? Nein, nicht wahr? Bin ich denn nur Idioten umgeben? Ich will wissen, wo die Insel Mauritius liegt. Ach so, warum sagen Sie das nicht gleich? Also, die Insel liegt, genau genommen sind es mehrere Inseln, die liegen also vor Südostafrika im Indischen Ozean, Fläche 2040 Quadratkilometer, Einwohner. 1.104.000, Hauptstadt Port Louis mit knapp 55.000 Einwohnern. Ansprache Englisch, Landesführung Mauritius, Gruppe aufgeteilt in 112. Danke, danke, das reicht. Das war der Indische Ozean. Macht nichts. Also, als Mauritius im Indischen Ozean. Dann halten wir das mal. Ich rufe gleich mal die Jungs von der Welt an. Liebes Fräulein Schmiller, verbinden Sie mich doch bitte mit Herrn Heidel von der Weltbank. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von James Heidel. Im Moment bin ich nicht zu sprechen. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem langen Signal. It's ours. However you can fax it. That doesn't really preach. Den Zahlungstermin für die Anlagen. Sie beschloss ihre neuen Anlagen. Ja, das ist doch meine Praxis auf dem Land und Ruhe. Enorme Mengen. Mit Fisk. Unter den besten Ohren. Am Nachmittag der Himmel heiter, teils wolkig sein. Im Bergland besteht eine geringe Schauerneigung. Die Temperatur erreicht. Vorsicht, Falle, lieb. Idiot.